Erster Josef konnte nicht mehr warten. Er sagte, alle sollen rausgehen. Dann waren nur Josef und seine Brüder da. Josef sagte ihnen, ich bin Josef. Zweiter, er weinte sehr laut. Die Ägypter und die Diener vom Pharao hörten ihn. Dritter, Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Seine Brüder konnten nicht sprechen. Sie waren sehr überrascht. Vierter, Josef sagte zu seinen Brüdern, kommt bitte zu mir. Sie kamen näher. Er sagte, ich bin euer Bruder Josef. Ihr habt mich nach Ägypten verkauft. Fünfter, seid jetzt nicht traurig. Seid nicht böse, dass ihr mich verkauft habt. Gott hat mich hierher geschickt. Er wollte, dass ihr leben könnt. Sechster, seit 2 Jahren gibt es Hunger im Land. Es kommen noch 5 Jahre. In diesen Jahren kann man nichts pflügen und nichts ernten. Siebter, Gott hat mich vor euch geschickt. Er wollte, dass eure Familie weiterlebt. Er wollte, dass viele von euch gerettet werden. Achter, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mich zum wichtigen Berater vom Pharao gemacht. Er ist der Chef über ganz Ägypten. Neunter, geht jetzt schnell zu meinem Vater. Sagt ihm, dein Sohn Josef sagt, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Komm schnell zu mir, warte nicht. Zehnter, du sollst in Gosen wohnen. Du sollst in meiner Nähe sein. Deine Söhne, deine Enkel, deine Schafe und Rinder und deine ganze Familie sollen auch kommen. Elfter, ich werde dort für dich sorgen. Es gibt noch 5 Jahre Hunger. Sonst könntest du arm werden, mit deiner Familie und deinem ganzen Haus. Zwölfter, ihr seht es selbst mit euren Augen. Mein Bruder Benjamin sieht es auch. Ich spreche persönlich mit euch. Dreizehnter, erzählt meinem Vater alles über meine wichtige Position in Ägypten. Erzählt ihm alles, was ihr gesehen habt. Bringt meinen Vater schnell hierher. 14. Dann umarmte Josef seinen Bruder Benjamin. Er weinte. Benjamin weinte auch an seinem Hals. 15. Dann küsste er alle seine Brüder. Er weinte, als er sie umarmte. Danach sprachen seine Brüder mit ihm. 16. Die Nachricht kam zum Pharao, Josefs Brüder sind hier. Der Pharao und seine Leute freuten sich sehr. 17. Der Pharao sagte zu Josef, sag deinen Brüdern, beladet eure Tiere. Geht nach Kanaan. 18. Holt euren Vater und eure Familien. Kommt zu mir. Ich gebe euch das Beste von Ägypten. Ihr sollt das beste Essen vom Land bekommen. 19. Du sollst ihnen sagen, macht das. Nehmt Wagen aus Ägypten für eure Kinder und Frauen. Lasst euren Vater einsteigen und kommt her. 20. Seid nicht traurig wegen eurer Sachen zu Hause. Das Beste von Ägypten wird euch gehören. 21. Die Söhne Israels machten das, Josef gab ihnen Wagen, wie der Pharao es wollte. Er gab ihnen auch Essen für die Reise. 22. Er gab jedem Bruder schöne Kleider. Benjamin gab er 300 Silbermünzen und 5 schöne Kleider. 23. Seinem Vater schickte er auch 10 Esel. Sie waren beladen mit den besten Sachen aus dem Land. Er schickte auch 10 Eselinnen mit Getreide, Brot und Essen für die Reise seines Vaters. 24. Dann verabschiedete er seine Brüder. Sie gingen. Er sagte ihnen noch, streitet euch nicht auf dem Weg. 25. Sie gingen aus Ägypten weg. Sie kamen nach Kanaan zu ihrem Vater Jakob. 26. Sie erzählten ihm, Josef lebt noch. Er ist der Herr über ganz Ägypten. Jakob war sehr überrascht. Er konnte ihnen nicht glauben. 27. Sie erzählten ihm alles, was Josef gesagt hatte. Er sah die Wagen, die Josef geschickt hatte, um ihn zu holen. Da wurde Jakob wieder froh. 28. Israel sagte, das ist genug. Mein Sohn Josef lebt noch. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe.